In dieser Woche erinnern wir an den Reaktorunfall in Tschernobyl vor genau 40 Jahren. Als damals in der Nacht vom 25. zum 26. April der Block 4 des Kernkraftwerks explodierte, war unsere Autorin Olga Kapustina ein Kind, das mit ihrer Familie in dem 300 Kilometer entfernten Chossi lebte. 2011, viele Jahre später, hat sie aus ihren Erinnerungen das nun folgende Feature geschrieben. Атомный век, а шар земной кружит и кружит, и с музыкой, что всюду звучит, и с голубою тишиной. Atomzeitalter. Und die Erde dreht sich und dreht sich. Mit Musik, die überall erklingt. Und mit himmelblauer Stille. Wir sind geboren im Atomzeitalter. Und dieses Zeitalter ist so. Es ist geschaffen für Maschinen und Gedichte. Es ist klug. Es ist auch mutwillig. Die Zeitung Sowetskaja Belarusia vom 26. April 1986. In den letzten Tagen herrschte in der Republik ungewöhnlich warmes Wetter. Die Temperatur lag bei 13 bis 18 Grad, was 4 bis 9 Grad über dem Mittelwert ist. Dies ist auf ein Tiefdruckgebiet zurückzuführen. Die warme und trockene Luft kam zu uns aus der Ukraine. In den nächsten zwei Tagen bleibt das Wetter trocken. Nur im Gebiet Gomel und Mogiljow werden Regen und Gewitter erwartet. Die Meteorologen hatten recht. Der 26. April 1986 war ein schöner Samstag. Es regnete nur kurz bei uns, im Osten Weißrusslands, Gebiet Mogiljow. Wir lebten auf dem Land. Ich war ein Jahr und drei Monate alt und genoss meinen ersten Frühling mit meiner Mutter. Ich war ein Kind von Tschernobyl. Erinnerung an eine Katastrophe. Feature von Olga Kapustina. Прошел дождь, и были огромные такие лужицы по нашей неровной дороге. Der Regen war vorüber und es gab überall auf unserer holprigen Straße Pfützen. Der Tag war sonnig. Es war ein schöner Frühling. Es blühte Löwenzahn. Die Pfützen hatten eine gelbe Umrandung. Meine Mutter erinnert sich, dass ich in den Pfützen herumplanschte. Diesen gelben Blütenstaub in den Pfützen hat sie nicht vergessen. Sie wusste damals noch nicht, dass seit diesem Tag unser Löwenzahn, unser Wasser und unser Boden vergiftet wurden. Denn mit dem Regen fielen radioaktive Stoffe herunter und der Boden saugte sie auf. Südwestfunk-Nachrichten. In Teilen Schwedens, Finnlands und Norwegens ist eine ungewöhnlich hohe radioaktive Strahlung gemessen worden. Die Atomenergiebehörde in Moskau teilte der schwedischen Botschaft mit, sie wisse nichts von einem möglichen Zwischenfall in einem Kernkraftwerk, von dem sie in jedem Fall Kenntnis haben müsste. Südwestfunk, 28. April 86. Meine Heimatstadt Chausi ist eine typische weißrussische Kreisstadt. Sie hat etwa 10.000 Einwohner. Bei der Anfahrt in die Stadt heißt ein alter sowjetischer Panzer die Gäste willkommen. Ein Denkmal, das an die Befreiung der Stadt von den Faschisten im Zweiten Weltkrieg erinnern soll. Auf dem zentralen Platz steht bis heute ein Lenin-Denkmal. Auf der einen Seite des Platzes befindet sich ein vierstöckiges Gebäude mit der rot-grünen Fahne auf dem Dach. Das ist das Kreiskomitee, das exekutive Machtorgan der Stadt. Auf der anderen Seite ist ein Park, in dem Jugendliche sich abends zum Bier trinken und Gitarre spielen treffen. Zentraler sowjetischer Fernsehkanal TVSSR. 28. April 86. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия. Die erste Meldung zu Tschernobyl kam 70 Stunden nach der Havarie. Im sowjetischen Fernsehen wurde sie so verlesen, als ob es sich um einen unspektakulären Unfall handelte. Kurz darauf versammelten sich Menschen in Chausi auf dem Leninplatz. Sie waren sehr aufgeregt. Nicht wegen des Unglücks, sondern wegen des Feiertags. Am 1. Mai waren alle Leute in der Stadt Chausi wie immer bei der Demonstration, der 1. Mai, das war hier bei uns Tag der Werktätigen, ein Feiertag. Es war ein sonniger Tag, es war ganz warm. Alle Leute, groß und klein, waren draußen, waren bei der Demonstration. Meine Deutschlehrerin Galina Branislavovna war damals mit ihrer 4-jährigen Tochter dabei. Auf dem Platz flatterten rote Fahnen, bunte Luftballons und Transparente mit der Aufschrift Frieden, Arbeit, Mai. Nur wenige von den Demonstranten waren verunsichert wegen der Meldung über Tschernobyl, erinnert sich meine Mutter, die damals auch an der Pflichtfeier teilnahm. Я не ощущала ни запаха, ни цвета, и поэтому как такового страха не присутствовало. Wo war die Gefahr? Sie konnte weder etwas sehen noch riechen, deswegen hatte sie keine Angst. Niemand wusste, was ein Tschernobyl-Unfall ist. Niemand hatte Angst. Wir erfuhren, dass im etwa 300 Kilometer entfernten Tschernobyl jemand zu Schaden gekommen ist. Dass wir selbst davon betroffen waren, das wussten wir nicht. Meine Deutschlehrerin Galina Branislavovna sieht heute genauso aus wie vor fast 20 Jahren, als ich sie zum ersten Mal sah. Sie ist schlank, trägt kurze glatte Haare mit Pony, ihre Schultern sind ein wenig nach vorn gebeugt. In der ersten Klasse konnten wir zwischen zwei Fremdsprachen wählen, Englisch oder Deutsch. Meine Eltern hatten in der Sowjetunion Deutsch gelernt, also haben sie mich für Deutsch angemeldet. Die Sowjetunion war aber gerade zerfallen und Deutsch war nicht mehr in. Doch im Nachhinein bin ich meinen Eltern sehr dankbar, dass ich in der Schule Deutsch gelernt habe. Wenn die Lehrerin das Klassenzimmer betrat, standen wir auf und sagten auf Deutsch Guten Tag. Und am Ende der Stunde mussten wir uns auf Deutsch verabschieden. Unsere Stunde ist jetzt zu Ende. Ich wünsche euch alles Gute. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich trage sie alle mit mir herum in meiner Erinnerung. Und auf den Bildern und den Tönen in meinem Laptop. Es ist eine Zeitreise in die Vergangenheit. Es war eine schöne Zeit. In der Schule bekamen wir dreimal am Tag kostenloses Essen. Es wurde vom Staat und den internationalen Organisationen finanziert, für die Kinder von Tschernobyl. Wir, die Kinder von Tschernobyl, waren glücklich. Für einen Monat im Jahr fuhren wir ins Sanatorium in einen sauberen Ort in Weißrussland. Dort hatten wir nur vormittags Unterricht und bekamen keine Hausaufgaben. Помнишь, мы на массаж ходили, витаминки нам там каждый день давали, короче. Какие-то на прогревание, какие-то кислородные коктейли. Das ist meine Freundin Оксана. Genau wie ich erinnert sie sich gern an diese Zeit. An die verschiedenen Kurmaßnahmen, die Massagen, täglich Vitamine und Sauerstoffcocktails. Die Sauerstoffcocktails sahen wie Seifenschaum aus und schmeckten fruchtig. Die kleinen Luftblasen zerplatzten im Mund. Es war lustig. Ab und zu nahmen wir ein Sprudelbad, besuchten die Schwimmhalle oder machten Gymnastik. Abends gingen wir in die Kinderdisco oder ins Kino, schrieben den Jungs Liebesbriefe und veranstalteten Konzerte. Im Atomzeitalter gibt es nicht genug elektronische Maschinen, um eine Frage zu beantworten. Liebst du mich oder nicht? Woran erkenne ich das Atomzeitalter? Ist es auch in Neonfarben gekleidet und ich rate ja oder nein? Wer kann mir eine Antwort geben? Weil nämlich Herz und Erde uns nicht umsonst gegeben sind in diesem ungehorsamen Zeitalter. Deutsche Welle, 29. April 86. Die Sowjetunion hat zugegeben, dass es in einem Atomkraftwerk in der Ukraine zu einem Unglücksfall gekommen ist. Die amtliche Nachrichtenagentur TASS berichtete, bei dem Unglücksfall in der Nähe der ukrainischen Stadt Kiew seien auch Menschen zu Schaden gekommen. Wie ein Atom begann auch unser großes Land, die Sowjetunion, zu zerfallen. Die Perestroika brachte den Weißrussen bis dahin unbekannte politische Freiheiten, sich zivilgesellschaftlich zu engagieren. 1989 entstand die Hilfsorganisation den Kindern von Tschernobyl als eine Privatinitiative in Minsk, die sich zu einer landesweiten Bürgerbewegung entwickelte. Wie in vielen anderen Städten entstand auch in Chausi eine Filiale des Fonds. Ihre Gründerin, Ludmila Chistiakova, ist eine stattliche Frau. Sie trägt große Brille. Ihr kurzes Haar ist wellig. Мы создали здесь фонд детям Чернобыля. У нас был комитет, где-то человек 12-13, это состоял сугубо из родителей. Der Ausschuss bestand aus 12 oder 13 Eltern. Sie haben ehrenamtlich gearbeitet. Sie haben einen Raum gemietet und sich dort nach der Schule mit den Kindern getroffen. Mit ihnen gemalt, gestrickt, gebastelt. Delegationen aus Deutschland und Kanada kamen und sprachen mit den Kindern, sagt sie. Als die Sowjetunion zusammenbrach und die Republik Belarus entstand, blickte die ganze Welt auf einmal auf das Land, in dem 70% des Tschernobyl-Fallouts niedergingen und ein Viertel des Territoriums verseucht wurde. Viele wollten uns helfen. Auf die Besuche der ausländischen Gäste bereiteten die Lehrer uns frühzeitig und mit Sorgfalt vor. Wir lernten Gedichte und Lieder auf Deutsch oder Englisch auswendig. Und wenn die Gäste da waren, empfingen wir sie mit Brot und Salz in Landestracht. Sie brachten uns Rechner und Sportgeräte für die Schule. Zu Neujahr bekamen wir Pakete aus Deutschland oder Italien. In dem Päckchen gab es Nutella, Nesquik, Gummibärchen. Doch die größte Freude der Kinder von Tschernobyl ist mir entgangen. Die Chance, einen Sommer in einer Gastfamilie im Westen zu verbringen. Die meisten meiner Mitschüler waren im Ausland. Alesia war zum Beispiel als Kind 5-mal in Kanada. Sie war 9 Jahre alt, als sie zum ersten Mal dahin geflogen ist. Natürlich hatte ich Angst vor dem ersten Flieg nach Kanada. Aber diese Familie war sehr, sehr freundlich, so wie meine Verwandten, so gesagt. Die Gastfamilie von Alesia waren Auswanderer aus Deutschland. Kein Wunder, dass Alesia unsere Klassenbeste in Deutsch wurde. Doch nicht nur Alesia lernte die neue Sprache und Kultur kennen. Sie wussten gar nichts über Weißrussland. Sie wussten etwas über Russland, über die Sowjetunion. Ich immer korrigierte sie, wenn sie sagten, oh, das ist Alesia aus Russland. Ich sagte, nein, ich bin aus Belarus, aus Weißrussland. Und sie, oh, okay, aus Weißrussland. Ich sagte, dass wir haben auch Werke verschiedene, wir haben auch Geschäfte und Autos und so, ganze Städte. Sie waren sehr schockiert, so, weil sie hatten so ein Bild, hier gibt nur Schnee und Meere und nur Wälder. Westdeutscher Rundfunk, 29. April 86. Die Sowjetunion hat offenbar unter dem Druck der Meldungen aus aller Welt über das Kernkraftunglück in Tschernobyl heute Abend in einer Regierungserklärung Einzelheiten erstmals genannt. Danach sind 2 Tote zu beklagen in dem Kernkraftwerk Tschernobyl. Aksana, meine beste Freundin, mit der ich lange Zeit die Schulbank geteilt habe, war auch im Ausland. Aksana hat lange blonde Haare, ein rundes Gesicht, eine Stupsnase und hellblaue Augen. Sie war im Bauch ihrer Mutter, als der Reaktor in Tschernobyl explodierte. Ein Tschernobyl-Baby. Aksana war gerade mal 7 Jahre alt, als sie das erste Mal in den Bus nach Belgien stieg. Sie hatte keine Angst. Sie gewöhnte sich schnell an ihre neue Umgebung und rief während ihrer belgischen Ferien nicht ein einziges Mal ihre Eltern an. Die Gasteltern hatten 2 eigene Töchter, im ähnlichen Alter wie Aksana. Manchmal waren sie sauer und sagten zu ihrer Mutter, warum kommt Aksana bei dir immer besser weg als wir? Sie waren sehr kreative Mädchen und gewohnt, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen. Aber mit der Zeit wurden sie doch sehr gute Freundinnen. Alle wollten das fremde Kind aus der Nähe von Tschernobyl kennenlernen. Kannst du was auf Russisch sagen, fragten sie. Конечно, я говорю по-русски, hat sie immer geantwortet. Aksana war immer im Zentrum der Aufmerksamkeit. Die Gasteltern nahmen extra Urlaub und fuhren mit ihr ins Gebirge oder ans Meer. Aksana brachte aus Belgien jede Menge Fotos aus exotischen Gegenden nach Hause mit. Ich war neidisch auf die Bilder und auf die Koffer, die voll mit Kleidung, Spielzeug und Süßigkeiten waren. Ich wollte auch ins Ausland. Doch meine Mutter wollte es nicht. Ich war ein kränkliches Kind. Sie sagte, ich kaufe dir alles selbst und wenn du erwachsen bist, dann gehst du, wohin du willst. Ich nahm es ihr übel. Denn in Weißrussland gab es solche Barbies, die Aksana hatte, nicht zu kaufen. Als Kind konnte ich auch nicht begreifen, dass Aksana noch etwas hatte, worauf man nicht neidisch sein konnte. In der Schule wurden wir oft medizinisch untersucht. Bei einer Untersuchung stellte es sich heraus, dass Oksana krank war. Sie wurde 3 Monate nach der Tschernobyl-Katastrophe geboren. Sie bekam Probleme mit der Schilddrüse. Die Gasteltern gingen mit ihr zum Doktor. Der belgische Arzt ließ sich die Untersuchungsergebnisse aus Weißrussland schicken und verschrieb ein Medikament. Oksanas Gasteltern waren sehr besorgt. Bei uns in der Schule war das eher kein Thema. Ich habe überhaupt erst nach der Schulzeit erfahren, dass Oksana als Kind krank war. Damals waren viele krank. Unsere Ärzte sagten, wahrscheinlich hängt es irgendwie mit Tschernobyl zusammen. Krankheiten gehörten halt zum Leben dazu. Oksana hat ihr Medikament lange Zeit eingenommen und einige Jahre später konnte sie erleichtert sein. Die Untersuchung ergab, dass alles in Ordnung war. Hessischer Rundfunk, 29. April 86. In unserem Sprachgebrauch ist dies ein Super-GAU. Das heißt, ein Unfall, der den sogenannten größten anzunehmenden Unfall übertrifft. Der GAU, GAU, wäre nämlich definitionsgemäß ohne nennenswerte Auswirkungen auf die Umgebung. Als hätte meine Mutter es damals schon geahnt. Heute lebe ich im Ausland. Es war eher ein Zufall. An meiner Uni in St. Petersburg wurde ein Stipendium für ein Austauschsemester in Deutschland ausgeschrieben. Es gab nicht viele Bewerbungen, denn nur wenige Studenten konnten Deutsch. Meinen Eltern sei Dank habe ich diese Sprache bereits in der Schule gelernt. So bin ich vor 4 Jahren in Dortmund gelandet. Im Ruhrgebiet habe ich schnell viele Freunde gefunden, die aus den verschiedensten Ländern kamen. Die Internationalität, die Freiheit und die guten Studienbedingungen auf dem deutschen Campus hat mir so gut gefallen, dass ich mich danach für ein Masterstudium in Deutschland entschieden habe. Wenn ich heute aus Deutschland nach Weißrussland fahre, besuche ich natürlich meine Freundinnen aus der Schulzeit. Alesia lebt inzwischen in Minsk. Sie hat Deutsch studiert und arbeitet heute bei einer Logistikfirma. Den Kontakt zu ihrer Gastfamilie hat sie nie abgebrochen. Zuerst schickten sie einander Briefe per Post und jetzt telefonieren sie über Skype. Alesia ist glücklich verheiratet. In ihrer Wohnung hängen an der Wand die Fotos von der Hochzeit. Auf einem Bild aus Kanada lächelt die kleine Alesia ganz fröhlich. Ihre Haare sind offen, sie trägt einen Panama-Hut. Neben ihr sitzt ihre ältere kanadische Gastschwester. Oksana hat die Töchter ihrer Gastfamilie erst vor kurzem wieder bei Facebook gefunden. Sie waren sehr froh. Sie waren erstaunt und hatten nicht erwartet, dass es in Weißrussland Facebook gibt. Jetzt hören sie oft voneinander und werden sich vielleicht wiedersehen. Die Wege von Oksana und mir haben sich nach der Schule getrennt. Mich zog es in die russische Kulturhauptstadt, St. Petersburg, wo ich mein Traumfach Journalistik studierte. Oksana studierte Englisch in unserer Gebietsstadt Mogilow. Ich kam nur 2-mal pro Jahr nach Chelsea. Oksana konnte dagegen jedes Wochenende zu ihren Eltern fahren. Dafür, dass sie kostenfrei studieren durfte, musste sie nach dem Studium 2 Jahre als Lehrerin für den Staat arbeiten. Oksana unterrichtete in der Stadt Drebin, die an unsere Heimatstadt Chelsea grenzt. Dort überschreiten jedoch die Radioaktivitätswerte die festgelegte Grenze nicht. Es ist quasi eine saubere Zone. Dort verreisen die Kinder gar nicht. So etwas wie bei uns, dass die ganze Stufe ins Sanatorium fährt, gibt es dort nicht. Vielleicht kann nur ein Kind aus der ganzen Klasse Ferien anderswo machen, wenn seine Eltern Vitamin B haben, sagt sie. Bei unserem letzten Treffen erzählte Oksana mir, dass sie nicht mehr in der Schule, sondern bei einem privaten Reiseunternehmen arbeitet. Die Firma ermöglicht weißrussischen Studenten mit dem Programm Work and Travel einen Sommer in den USA zu verbringen. Oksana hat eine Wohnung in Mogilow gemietet und sie hat einen Freund. Und doch hat sie der Aufenthalt in Belgien nachdenklich gemacht und ihren Lebensentwurf bis heute beeinflusst. Der Mensch ist ein Wesen, das sich immer nach dem Besseren sehnt, sagt sie. Sie hat gesehen, dass sich der Lebensstandard in Belgien sehr von dem hier unterschieden hat. Als Kind träumte sie, irgendwann dahin auszuwandern. Sie sehnt sich eher nach einem fremden Land als nach der Heimat. Bei mir ist es umgekehrt. Als Kind wollte ich meine Heimat nie verlassen und heute lebe ich in einem fremden Land. Ich vermisse meine Eltern und die Heimat, obgleich ich mir ganz im Klaren bin, dass ich in Deutschland einen höheren Lebensstandard und bessere berufliche Perspektiven als in Weißrussland habe. Sowetskaja Belarusja, 1. Mai 86. Einige Agenturen im Westen verbreiten die Gerüchte, dass bei der Havarie im Kraftwerk Tausende von Menschen starben. Wie wir bereits berichteten, sind tatsächlich 2 Menschen umgekommen. Nur 197 Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht, 49 von ihnen verließen das Krankenhaus nach der kurzen medizinischen Untersuchung. Die Arbeit der Betriebe, der Kolchose und der Behörden läuft wie gewohnt. Meine allererste Freundin, mit der ich damals im Kindergarten befreundet war, heißt Nastja. Sie war 10 Jahre alt, als sie das erste Mal auf Reisen ging. Für sie hat sich ihr großer Traum erfüllt. Als Tschernobyl-Kind war sie mehrmals in Italien und verliebte sich in dieses Land. Heute studiert sie dort. Wir sind über Facebook in Kontakt. Wie gefällt es ihr in Italien, frage ich. Und sie antwortet, sehr. Die Bedingungen für Studenten hier sind mit denen in Minsk nicht zu vergleichen. Es ist so toll in Europa. Man kann überall günstig und ohne Visum reisen. Ich fühle mich hier frei. Italien hat mein Leben verändert. Ich habe eine ganz andere Welt entdeckt, ein anderes Leben, anderes Land. Wo will sie in Zukunft leben? Die Antwort kommt sofort. Denkst du etwa, dass ich in Weißrussland leben will? Ich liebe mein Land und seine Menschen, aber ich hasse meinen Staat. Italien ist das Land, das die meisten Kinder aus den verstrahlten weißrussischen Gebieten aufgenommen hat. In den letzten 20 Jahren machten über 380.000 weißrussische Kinder die Gesundheitsferien in Italien. Deutschland ist auf Platz 2. Hierher kamen in den letzten 20 Jahren über 180.000 Kinder aus Weißrussland zur Erholung. Ein positiver medizinischer Effekt solcher Aufenthalte ist jedoch schwer nachweisbar. Was bringen diese Aufenthalte überhaupt, fragte ich die Gründerin des Tschernobyl-Fonds in meiner Stadt. Kinder, die im Ausland waren, hatten nach ihrer Rückkehr eine andere Denkweise. Sie haben die Welt gesehen, etwas Neues für sich entdeckt und wurden zielstrebiger, hatten bessere Noten in der Schule. Und was die physische Gesundheit angeht, haben sie profitiert. Die Kinder waren dort an der frischen Luft, haben Obst und Gemüse gegessen, das sich ihre Eltern vielleicht nicht leisten könnten. Pravda, 5. Mai 86. Im Zusammenhang mit der Havarie im Kernkraftwerk in Tschernobyl sprechen verschiedene internationale Organisationen der sowjetischen Regierung ihr Beileid aus und bieten Hilfe an. Die sowjetische Regierung bedankt sich ganz herzlich dafür. Zurzeit reichen die eigenen Kapazitäten für die Durchführung der Beseitigungsarbeiten der Unfallfolgen aus. Anfang der 90er Jahre, als die internationalen Initiativen ihre Arbeit begannen, schickte Ludmila Chistakova jeden Sommer bis zu 300 Kinder aus Chausi ins Ausland. Sie durchwühlt Papiere in den Schubladen ihres Schreibtisches und kann die Listen nicht finden. Vor einem Jahr hat sie die Liste noch gehabt, aber jetzt? Vielleicht weggeworfen? Das ist kein Zufall. Vor 4 Jahren wurde ihr Fonds geschlossen. Die Kanadier schicken jetzt ihre humanitäre Hilfe über das offizielle Machtorgan der Stadt, das Kreiskomitee. Diese Spielregeln diktiert der weißrussische Staat. Die Regierung hat die Staatsausgaben für die Tschernobyl-Kinder gekürzt. Sie behauptet, die Unfallfolgen haben kaum noch Auswirkungen auf die Bevölkerung in den mäßig verstrahlten Gegenden wie Chausi, wo die Radioaktivitätsmessungen nur knapp den zulässigen Wert überschreiten. Aber die Statistiken sprechen von einer Zunahme der Krebsrate, des Leukämierisikos, der Tumore und der Schilddrüsenerkrankungen in Weißrussland. Die schlimmen Krankheiten erscheinen vor allem im Gebiet Gomel, das an die Tschernobyler Sperrzone grenzt. Aber auch bei uns, 300 Kilometer vom Reaktor entfernt, ist der Gesundheitszustand der Kinder alarmierend. Im Kindergarten, den meine Mutter leitet, sind nur 3 von 73 Kindern völlig gesund. Der Rest hat irgendeine Krankheit. Schlechte Augen, Probleme mit den Nieren, den Knochen, oder der Schilddrüse. Ein schwaches Immunsystem. Wahrscheinliche Spätfolgen des Unglücks. Zum Beispiel hat ein Junge eine Knochenkrankheit und befindet sich deswegen unter ständiger Beobachtung der Ärzte. Einmal wachte er auf und sagte: Mutter, ich kann nicht aufstehen. Sie fragte, ob er nicht in den Kindergarten gehen wolle. Er meinte, doch, aber es tue ihm weh, wenn er auf den Beinen stehe. Die Mutter hat daraufhin die Erzieherin im Kindergarten angesprochen. Diese hat sie direkt ins Krankenhaus geschickt. Der Staat übernimmt für die Kinder im Kindergarten die Hälfte der täglichen Verpflegung, die bei 80 Cent liegt. Um den strengen Sparplan einzuhalten, müssen die Mitarbeiter des Kindergartens im Sommer Obst und Gemüse selber anpflanzen. Die Gedanken über die schädliche Belastung in ihrer Ernte jagen sie fort. Das Leben in der Welt der Verbote ist nicht einfach. Pilze und Waldbeeren aus unserem Wald schmecken lecker und kosten nichts, doch sie können gefährlich sein. Die Menschen essen sie trotzdem. Die Radioaktivität ist zur Normalität geworden. Ich kann mich nicht genau erinnern, aber nun vielleicht in 2 Wochen haben wir das erfahren, dass sowas passiert ist. Ganz kleine Kinder waren an jenen sonnigen Tagen draußen und die Verstrahlung wirkte schon auf die Kinder und vielleicht wirkte sich das auf die Gesundheit der Kinder aus. Deshalb haben wir jetzt auch noch schlimmere Schlussfolgerungen. Wenn wir das früher gewusst hätten, dann könnten wir etwas vermeiden. Aber nun, ich selbst habe auch jetzt eine Erkrankung der Schilddrüse. Ein Monat nach dem Unfall, am 23. Mai 1986, wurden in Weißrussland Jodpräparate an die Bevölkerung verteilt, die die Aufnahme von radioaktivem Jod reduzieren sollten. Viel zu spät. Die größte Gefahr gab es in den ersten Wochen, denn die Halbwertszeit von Jod beträgt 8 Tage. Der Körper verwechselt das radioaktive Jod mit dem natürlichen, nimmt es auf und speichert es vor allem in der Schilddrüse. Dadurch können Tumore oder Krebs in diesem Organ entstehen. Die Zahl der Fälle von Schilddrüsenkrebs steigt in Weißrussland von Jahr zu Jahr. Vor kurzem wurde auch bei meiner Mutter eine Schilddrüsenerkrankung festgestellt. Sie hadert nicht mit ihrem Schicksal, aber sie ist enttäuscht. Enttäuscht darüber, dass die Menschen, die damals an der Macht waren und die Bevölkerung informieren sollten, geschwiegen haben. Niemand ahnte, welche Folgen das Unglück haben würde. Noch heute kann sich meine Mutter nicht verzeihen, dass sie mich damals in den Pfützen planschen ließ. Aber es war so ein schöner Tag, sagte sie. Und der Löwenzahn blühte. Вечный вопрос, и в мире нет важней ничего. И люди все решают его всегда, какой бы ни был век. Die ewige Frage. Nichts ist wichtiger auf der Welt und immer entscheiden sie die Menschen, egal welches Zeitalter ist. Sogar wenn es das Atomzeitalter ist. Der Mensch ist immer Mensch. Und in der Musik der fliegenden Raketen klingen immer noch dieselben Ja und Nein. Weil nämlich Herz und Erde uns nicht umsonst gegeben sind in diesem ungehorsamen Zeitalter. Ich war ein Kind von Tschernobyl. Erinnerung an eine Katastrophe. Feature von Olga Kapustina. Redaktion Katrin Ähnlich. Marina Frenk sang das Chanson Atomzeitalter von Arkadi Ostrowski nach einem Text von Ina Kaschtscheva. Es sprachen Marina Frenk und Uwe Teschner. Schnitt Hans-Peter Runert, Ton André Lühr, Regieassistenz Annette Krake, Regie Stefan Karnes. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2011.